Die zweite Übungsform, Tonglen oder Geben-Nehmen, ist eine Erweiterung der eben beschriebenen Maitri-Praxis. Bei der Maitri-Übung wirst du vielleicht, während du Freundlichkeit zu anderen hin ausstrahlst, feststellen, dass du an all den Schmerz in der Welt denken musst, an das Leiden der Menschen in weniger begünstigten Ländern, an das Leiden eines kranken Freundes. Vielleicht fallen dir schwierige Zeiten ein, Augenblicke der Traurigkeit und des Zorns, vielleicht sogar in deinem eigenen Leben. Die Übung des Geben-Nehmens hilft dir, mit der Traurigkeit über die Schmerzen anderer besser zurechtzukommen. Meistens meinen wir ja, dass wir uns Schmerz möglichst vom Leib halten müssen, wenn wir selbst glücklich sein wollen. Diese Übung jedoch trägt der Grundtatsache Rechnung, dass wir alle miteinander verbunden sind und es daher keinen Sinn hat, uns von anderen trennen zu wollen, um von den Schmerzen, Problemen und Belastungen anderer nicht berührt zu werden. Die Übung ist ganz einfach. Wir geben oder senden anderen Wohlbefinden und nehmen dafür ihren Schmerz in uns auf. Dazu benutzt man den Atem als Medium. Wenn du Maitri eine Weile geübt hast, kannst du dazu übergehen, es mit dem Ausatmen auszustrahlen. Beim Einatmen öffnest du dich dem Schmerz und der Traurigkeit der Welt. Du lässt also das Leiden, die Angst, den Stress und die Dunkelheit aller in der Kokon-Welt Gefangenen ein und fühlst die Traurigkeit all dessen. Nachdem du das Leiden mit dem Einatmen in dich aufgenommen hast, lässt du es los und wendest deine Aufmerksamkeit dem in dir erzeugten Gefühl des Wohlbefindens zu, um dann beim Ausatmen Wohlbefinden, Gesundheit und freundliches Wohlwollen aus deinem Herzen in die Welt zu verströmen. Am besten fängst du mit einem bestimmten Augenblick an, der dir noch gut im Gedächtnis ist. Ein Vorfall, bei dem jemand körperlich oder seelisch verletzt wurde. Das könnte dir selbst passiert sein oder auch einer Freundin oder einem Freund. Nimm den Schmerz beim Einatmen in dich auf, um beim Ausatmen Liebe und Güte zu dem leidenden Menschen hin auszustrahlen. Nach einiger Zeit, wenn du wirklich weißt, wie dieser bestimmte Schmerz sich anfühlt, kannst du den Gedanken einbeziehen, dass viele andere ebenfalls solche Schmerzen leiden. Dann kannst du dir beim Einatmen vorstellen, dass du die Schmerzen aller auf diese Weise in dich aufnimmst. Beim Ausatmen strahlst du wiederum liebevolles Wohlwollen aus. Diese Übung beruht auf der Einsicht, dass du von anderen nicht getrennt bist, dass auch der Schmerz anderer dein Schmerz ist, dass du in dir selbst kein echtes Wohlbefinden wirst erzeugen können, solange du dich nicht auf die Schmerzen anderer einlässt. Du kannst dich nicht aus dem Ganzen herauslösen und so tun, als beträfe die Traurigkeit der Welt dich nicht. Also errichtest du keine Barrieren, sondern lässt die Traurigkeit anderer ein, genauso wie das Einatmen ganz von selbst geschieht, wenn du es nicht unterdrückst. Und für die Traurigkeit gibst du Wohlbefinden. Diese Praxis kann erst einmal ziemlich schwierig sein. Vielleicht widerstrebt es dir, den Schmerz einzulassen. Vielleicht bekommst du das Gefühl, dass er dich schier erdrückt. Aber du bleibst ja nicht auf der Traurigkeit sitzen, denn sie besteht nur beim Einatmen, während du sie beim Ausatmen loslässt und stattdessen Gutes ausstrahlst. Andererseits bleibst du auch nicht in deinem eigenen Wohlbefinden befangen, weil du dich beim Einatmen wieder der Traurigkeit öffnest. So wirst du durch diese Übung immer deutlicher sehen, wie untrennbar Traurigkeit und Freude miteinander verbunden sind, wie ja auch dein Einatmen und Ausatmen nur zwei Phasen deines Atems sind und dein Atem nur ein Teil der allen gemeinsamen Atmosphäre ist. Versuch dich aber in dieser Praxis besser erst dann, wenn die grundlegende Achtsamkeitsgewahrseinsübung und das Ausstrahlen von Maitri dir einigermaßen geläufig und selbstverständlich geworden sind. Diese Praktiken sind von geradezu magischer Wirksamkeit. Sie tragen zum Abbau der Ich-Bezogenheit bei. Sie öffnen dein Herz für Traurigkeit und Freude und machen dich bereit, wirklich auf andere einzugehen. Im nächsten Brief wollen wir noch tiefer in den Raum von Fühlen, Energie, Gewahrsein eindringen. Aber wie wäre es vorher noch mit einem zweiten Merkspruch? Freundlichkeit ausstrahlen. Zum Nutzen für dich selbst und andere.